Ray Smith heute Nacht bei Fazit. Heute war ein zentrales Datum für die Tibeter. Vor 50 Jahren verlief ihr Aufstand gegen die chinesische Besatzung blutig. Über 80.000 Tibeter sollen damals ums Leben gekommen sein. Viele sind geflohen, auch der Dalai Lama, der seitdem im nordindischen Dharamsala residiert. Und der war heute deutlich schärfer als gewohnt. Religion, Kultur, Sprache und Identität der Tibeter seien von Auslöschung bedroht. Sein Volk lebe, Zitat, in der Hölle auf Erden. China, das wurde heute wieder deutlich, zeigt sich unversöhnlich und kompromisslos. Das beklagt auch die Gesellschaft für bedrohte Völker. Deren Asienreferent ist Ulrich Delius und der ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Delius, Sie haben heute einen Bericht vorgelegt, der den Chinesen kulturellen Völkermord vorwirft. Sie sagen, Zitat, nie zuvor ist Chinas Druck zur Assimilation in Tibet so groß gewesen wie heute. Wie genau zeigt sich denn das im Umgang mit der tibetischen Kultur? Nun, viele Tibeter sind ja Hirten früher gewesen, Nomaden gewesen. Und zum Beispiel diese Nomaden können ihr Leben heute nicht mehr so weiterführen. Rund vier Fünftel der Nomaden sind angesiedelt worden inzwischen in festen Häusern in den letzten 3 Jahren. Es wird ihnen vorgeschrieben, dass sie ihre Herden abzugeben haben. Das heißt, diese alte Hirtengesellschaft ist auf jeden Fall vorbei. Wenn man weiterguckt in den Schulen, bietet sich ein ähnliches Bild. Es heißt, es gäbe doch tibetisch Unterricht für die Schüler. Letztlich wird fast nur noch tibetisch in tibetisch unterrichtet und das ist es. Es gibt keinen anderen Unterricht in anderen Fächern, genauso an der Universität in Lhasa. Es gibt kaum andere Disziplinen, die in tibetisch unterrichtet werden, als die tibetische Sprache. Und so war das nicht geplant, weder in der Autonomie noch als in den 80er Jahren Reformen eingeleitet wurden. Wo wird denn die tibetische Sprache überhaupt gesprochen? Wird sie im Alltag auf der Straße gesprochen in Tibet? Das kommt darauf an, wo Sie hinschauen. Sind Sie in der Hauptstadt, der alten Hauptstadt Lhasa? Das ist mehr oder weniger inzwischen eine chinesische Stadt geworden, wo die Tibeter allenfalls noch 20% der Bevölkerung stellen, wo immer neue Viertel angelegt werden, in die neue chinesische Migranten reinziehen. In einigen ländlichen Regionen wird natürlich noch sehr viel tibetisch gesprochen, aber das sind eben letztlich Regionen, die sehr abgelegen sind und die grundsätzlichen Perspektiven im gesamten Bildungsapparat für die tibetische Sprache sind einfach düsterer denn je zuvor. Gibt es denn Medien, die die Kultur, die Sprache tragen könnten? Natürlich gibt es einzelne Zeitungen, auch in tibetischer Sprache, aber es wird in diesen Medien eben auch massiv zensiert. Das heißt, es ist ja immer auch das Problem für die Tibeter, wenn sie sich auf Tibetisch äußern wollen, dann geht es ja eben auch oft um die Religion, um den tibetischen Buddhismus. Und dann kommen wir gleich wieder sehr, sehr schnell in politische Fragen hinein, wo dann die chinesischen Zensoren sagen, nein, das ist ein Bekenntnis zum Dalai Lama, das muss raus aus dieser Zeitung, das darf da nicht veröffentlicht werden. Sie schreiben auch in Ihrem Bericht, dass der tibetische Buddhismus gleichgeschaltet wird. Wie genau geht das vor sich? Ja, stellen wir uns einmal vor, wie das wäre, wenn wir hier in Europa als, sagen wir mal, wir sind katholische Priester, würden in einem Staat leben, der uns nicht nur vorschreibt, was wir zu denken haben, sondern auch, was wir zu glauben haben, der eine Religionsbehörde ins Leben gerufen hat, die mir 3-mal in der Woche ihre Aufseher schickt und sagt, du musst jetzt Politunterricht nehmen. Du wirst jetzt eingewiesen, was du zu denken hast, was du zu befolgen hast. Du musst Bücher rezitieren. Das ist Realität momentan in Tibet. Und wenn sie sich dann am Schluss dieser Sitzung nicht bereit finden, sie schriftlich von Dalai Lama loszusagen, ihrem religiösen Oberhaupt, dann müssen sie im Prinzip ihre Stellung als Nonne oder als Mönch aufgeben. Sie dürfen nicht weiter als buddhistischer Mönch tätig sein. Kein anderes Kloster wird sie aufnehmen. Das hat nichts mit Glaubensfreiheit zu tun. Das ist einfach letztlich eine chinesische Führung, die systematisch versucht, sich in die inneren Angelegenheiten des tibetischen Buddhismus einzumischen, um ihre eigene Macht zu sichern. Was ist eigentlich der Kern der tibetischen Identität? Ist es eher die Religion, ist es die Kultur, ist es die Sprache? Ich denke, das kann man nicht voneinander loslösen. Das ist alles sehr, sehr eng verwoben. Genauso wie es auch verwoben ist mit ihrem Leben in dieser zum Teil sehr unwirtlichen Umgebung. Das ist jetzt zum Beispiel bei den Nomaden ein ganz wichtiger Faktor. Wenn man sie ansiedelt, wenn man ihnen ihre Herden nimmt, dann worin besteht dann überhaupt noch ihre Identität als tibetische Nomaden? Dann ist das letztlich tot. Und das ist einfach das grundsätzliche Problem, dass diese Sinisierung so stark voranschreitet, weil China glaubt, eben nur so Kontrolle effektiv über die Tibeter ausüben zu können, dass Tibet zu einer x-beliebigen chinesischen Provinz wird. 50 Jahre ist heute der Aufstand der Tibeter gegen die chinesische Besatzung her. Das sind so grob überschlagen 2 Generationen. Was glauben Sie, Ulrich Delius, wie widerstandsfähig und bereit sind die Tibeter in der Zukunft, ihre Kultur, ihre Identität zu verteidigen? Ich denke, es ist eine gefährliche Situation momentan. Tibet ist an einem Scheideweg, weil wenn nicht eine Lösung gefunden wird unter diesem Dalai Lama, wird es mit Sicherheit eine Eskalation der Situation geben, weil jeder Nachfolger von ihm oder Nachfolgerin wird nicht mehr diese Integrationskraft haben. Und dann muss man bedenken, die Menschen sind einfach hoffnungslos. Sie sind enttäuscht von der internationalen Öffentlichkeit, den Regierungen, die immer schön Reden halten für Tibet, aber letztlich nichts tun für Tibet. Und diese Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit kann eben sehr schnell dann auch in Militanz umschlagen und das hoffen wir natürlich nicht, auch in Gewalt. Der Dalai Lama hat vor 3 Tagen nochmal massiv seine Landsleute gewarnt, friedlich zu bleiben. Aber irgendwann wird dieser Einfluss des Dalai Lama auch zurückgehen, weil die jungen Menschen einfach sagen, ja, warum friedlich bleiben? Wir werden hierzu der Minderheit im eigenen Land gemacht und da müssen wir uns dann gegen auch auflehnen. Nicht nur friedlich, er galt auch immer als Diplomat und heute, ich habe ja die Äußerung schon zitiert, das sind ja sehr scharfe Äußerungen, sehr ungewohnt vom Dalai Lama, als er von der Hölle auf Erden sprach und sich auf Tibet bezog. Hat sich da auch etwas geändert, was die Person des Dalai Lama angeht? Auf jeden Fall. Viele, auch in seiner direkten Umgebung, sind frustriert, sind enttäuscht über diese mangelnde Verhandlungsbereitschaft Chinas, diesen mangelnden Willen überhaupt so irgendeinen Kompromiss zu finden, nach einer Lösung zu suchen. Und ich meine, vor 5 Jahren hat man gesagt, die Uhr steht auf 5:12 für Tibet. Soll man heute wieder sagen, sie ist auf 5:12? Eigentlich ist es schon 10:10 mindestens. Und das will der Dalai Lama eben auch mit dieser heftigen Wortwahl deutlich machen. Es kann so nicht mehr weitergehen mit diesen vielen Sonntagsreden westlicher Politiker, sondern es ist konkretes Handeln auch gefordert. Vielen Dank für das Gespräch. Ulrich Delius, Asienreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker über die tibetische Kultur und wie sie sich 50 Jahre nach dem Tibeter Aufstand verteidigen muss. Musik